Beschützer von unvergleichlicher Kraft. Es geht nicht um Wut. Es geht um Frieden. Es geht nicht um Macht. Es geht um Anmut. Es geht nicht darum, den Feind zu kennen. Es geht darum, dich selbst zu erkennen. Diese Frage solltest du dir lieber selbst stellen. Es geht um Frieden. Es geht um Frieden. Es geht um Frieden. We'll be right back. München. Yeah. We'll be right back.